Telekom Fernsprechkabine Cottbuser Damm 77, Höhe Zickenplatz an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber mit der Aufschrift City Dreams, www.citydreams.net, sowie eine mit blauem Filzstift aufgetragene, auf die Fernsprecherscheibe aufgetragene Telefonnummer 030259910. Wahrscheinlich ist es wieder die Telefonnummer vom Axel Springer Verlag, die auch schon hier am gegenüberliegenden Fernsprecher auf die Scheibe notiert wurde. Ansonsten, außer ein paar Zigarettenkippen, einigen ehemaligen Ladykrachern und etwas Eichenlaub hier am Cottbuser Damm, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.